Ja, wir haben auch Träume. Verschiedene von uns haben auch Träume. Zum Beispiel, dass die Prinzessin daher geritten kommt, uns mitnimmt auf dem Schimmel, ja, entreißt aus dem Moloch des Alltags, entführt auf ein Schloss. Aber es bleibt beim Traum. Die sind gute Träume noch, ja. Es wird beim Traum bleiben, denn die Damen kommen nicht raus aus ihrem Castle, um zu leben. Um zu leben.